Unser Land lässt sich auch auf andere Art und Weise trösten. Aber ist schon alle traurig, meinst du? Kannst aber laut sein. Wie lässt sich denn so ein Land trösten? So genau weiß ich das auch nicht. Worin findest du denn Trost, wenn du Trost suchst? Ich hätte das sehr tröstlich gefunden, wenn die Jungs uns was von ihrem Bier abgegeben hätten. Das heißt in Alkohol. Das fällt mir auf, warum das eigentlich Sazan Comfort heißt, Eniesef. Hm. Ja. Ich glaube, es wird Zeit, dass du anfängst zu arbeiten. Zu arbeiten, ja. Ach so. Das heißt, wer Arbeit hat, braucht keinen Trost. So kann man das vielleicht ausdrücken. Na, dann lass uns mal zu deiner neuen Arbeitsstelle fahren. Der Himmel zieht sich sowieso gerade zu. Es ist kalt. Genau. Stimmt. Zum Teil muss mit Nebel und Bodenfrost gerechnet werden. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 2 Grad. Das liegt daran, dass es Herbst wird. Wenn nicht sogar schon ist. Daran liegt es auch, dass es so früh dunkel wird jetzt. Dass sich der Bäumelaub rötet und da niederschwebt. Dass jetzt die klassische Zeit für Herbstdepressionen ist. Kann man im Herbst auch Frühlingsdepression haben? Gute Frage. Weißt du, was in dieser Welt mir am meisten wohlgefällt? Nee, da warten. Dass die Zeit sich selbst verzehret und die Welt nicht ewig währet. Aha. Dies ist ein Herbstsack, wie ich keinen sah. Die Luft ist still, als atmete man kaum. Und dennoch fallen raschelnd fern und nah die schönsten Früchte ab von jedem Baum. Ist das nicht schön? Oh, stört sie nicht, die Feier der Natur. Dies ist die Lese, die sie selber hält. Denn heute löst sich von den Zweigen nur, was vor dem milden Strahl der Sonne fällt. So sieht's aus. Dass du ein Gott des Trostes bist, lass jeden, der hier traurig ist, doch deinen Trost empfinden. Hilf, den du liebst und prüfend übst, das Leiden überwinden. Der dunkle Herbst kehrt ein voll Frucht und Fülle, vergilbter Glanz von schönen Sommertagen. Ein reines Blau tritt aus verfallener Hülle, der Flug der Vögel tönt von alten Sagen. Je kälter ist der Wein, die milde Stille erfüllt von leiser Antwort dunkler Fragen. Schön, oder? Daraus spricht auch Lebenserfahrung. Ja, wer sowas sagen kann, der ist nicht mehr Ten. Ja, natürlich nicht. Aber der ist auf jeden Fall Twen. Ich und Twen? End Twen. Auch nicht. Mid 30? Was ist daran so wichtig? Verstehe ich auch nicht. O Trost der Welt, du stille Nacht, der Tag hat mich so müd gemacht, das weite Meer schon dunkelt, lass ausruhen mich von Lust und Not, bis das ewige Morgenrot den stillen Wald durchfließt.